NDR Kultur. Kulturforum. Heute die neuen Nomaden. Ein Feature von Ute Mings über die Lebenslinien einer mobilen Gesellschaft. Mobilität ist ein Charakteristikum des modernen, flexiblen Menschen. Der schnelle Umzug zum besseren Job, Fernbeziehungen und Pendlerexistenzen. Touristen ziehen in Strömen um die Welt und es kann geschehen, dass sie an manchen Schnittstellen, den Kanarischen Inseln zum Beispiel oder Sizilien, den Strömen anderer, neuer Nomaden begegnen. Menschen aus aller Welt versuchen um jeden Preis die Mauern um die Festung Europa zu überwinden. Das Gewerbe der Schlepper ist eine Wachstumsbranche und keines der reichen Länder würde ohne Migranten auch nur einen Tag funktionieren. Politiker fordern Integration, aber ist Integration nur eine Bringschuld der Migranten? Müssen die reichen Länder dem Ansturm der Fremden Einhalt gebieten und verändert sich unsere Gesellschaft, wenn ihre Werte nicht mehr die einzig gültigen sind? In Gesprächen mit Migrationsforschern wie Karl Schlögel, Gunnar Heinzson sowie mit Schriftstellern wie der im Senegal geborenen Fatou Diom und dem in Bulgarien geborenen Ilya Trojanow versucht Ute Mings, neuen und alten, armen und erfolgreichen Nomaden auf die Spur zu kommen. Am 29. September 2005 stürmten etwa 700 afrikanische Flüchtlinge den Zaun in Ceuta, der spanischen Enklave im Norden Marokkos. Mit Stöcken versuchten spanische Polizisten, die Flüchtenden zurückzustoßen. Etliche starben, viele verletzten sich am Stacheldraht, aber Hunderte schafften den Sprung ins Paradies auf der anderen Seite. Als der Ansturm in den folgenden Tagen nicht nachließ, begannen die spanischen Behörden, die Flüchtenden nach Marokko zurückzuschicken. Die Europäische Union ermahnte die marokkanische Regierung, gegen den Flüchtlingsstrom vorzugehen. Sowohl in Spanien als auch in Marokko wurden die Flüchtlinge festgenommen, auf Lastwagen verfrachtet und ins Grenzland zu Algerien oder in die Westsahara gebracht und in der Wüste ausgesetzt. Manchmal sieht man ein Bild, das einen Surfer neben einem ohnmächtig an Land gespülten Afrikaner zeigt. Oder Touristen mit Sonnenhut in Badehose und Bikini, die vor einem gestrandeten Boot stehen. An den südeuropäischen Stränden treffen die Flüchtenden aus dem Süden auf Urlauber aus dem Norden. Es sind gegenläufige Bewegungen, genau wie in Amerika. Dort trennt ein Zaun Mexiko von den Vereinigten Staaten, um illegale Migranten abzuwehren. Gleichzeitig gibt es eine starke Altersmigration von Nord nach Süd. Immer mehr reiche Rentner zieht es nach Mexiko oder Mallorca. Lange schon in Amerika und inzwischen auch in Europa ist Mobilität ein Zeichen des modernen, flexiblen Menschen. Man zieht leicht um zum besseren Job, führt Fernbeziehungen und pendelt zwischen Wohnorten. Unter gut verdienenden Sesshaften ist Nomadisches schick. Come together heißt die Parole der globalen Werbung für den Großstadtnomaden. Das Auto für den Kreativen heißt Tuareg. Er trägt eine Art paramilitärische Schutzkleidung im urbanen Dschungel und richtet sich mit leicht transportablen Modulen ein. Going Bedouin heißt ein Trend in der Geschäftswelt. Oft ist der einzige Standort einer Firma ihre Website. Die Angestellten arbeiten zu Hause am Computer. Leerstehende Ladenlokale werden zwischengenutzt, nicht nur von Ramschläden, auch von besseren Labels, die den Charme des Umherziehens entdeckt haben. Selbst zahnärztlicher Service scheint mobil zu funktionieren. Man mietet sich temporär in Gemeinschaftspraxen ein oder arbeitet an den freien Tagen der anderen. Generell suggeriert das Wort Nomade Aufbruch, sogar Innovation, als könne man ausgetretene Pfade hinter sich lassen. Obwohl sie in ihren Heimatländern Schulen und Universitäten besucht haben, werden die meisten in Europa in unqualifizierten Billigjobs landen. Immigranten ohne Papiere, sans papier, nennt man sie in Frankreich und Italien, ohne die kein Land Europas auch nur einen Tag funktionieren würde. Manche Wirtschaftszweige wie Gastronomie und Reinigungsfirmen setzen geradezu auf die billigen, illegalen ohne rechtlichen Schutz. Dennoch sieht sich Europa an seinen äußeren Grenzen und manche seiner Bewohner im Inneren von den Fremden bedroht. Doch niemand weiß genau, wie viele sich täglich auf den Weg machen. Sicher ist nur, dass es immer mehr werden. Kriegs- und Bürgerkriegsvertriebene, die in ihren Herkunftsländern vielleicht den falschen Glauben haben oder falsche Überzeugungen. Sie sind eingesperrt und gefoltert worden, oder sie fliehen davor. Oder sie können ihre Familien nicht ernähren. Sie sind unterwegs, auf der Flucht. Auf der Suche nach einem besseren Leben jedenfalls. Kanadische Ärzte gehen in die USA, weil sie dort mehr verdienen. In Kanada rücken Mediziner aus Mosambik nach. Andere Arbeitssuchende besteigen in Bangkok das Flugzeug, um auf einer Baustelle am Persischen Golf zu arbeiten. In den Herkunftsländern fehlen dann gut ausgebildete Fachkräfte. Bei uns ist der Taxifahrer ein Arzt aus Teheran und die Küchenhilfe im Restaurant ein Ingenieur, der in Malawi ausgebildet wurde. Und deutsche Arbeitskräfte in der Schweiz ziehen den Ärger ihrer Kollegen auf sich, weil sie für Dumpinglöhne unter dem einheimischen Niveau arbeiten. Warum brechen so viele auf? Sind das alles Nomaden? Ja und nein. Das Ja insofern, dass Menschen immer die grüneren Wiesen gesucht haben. Ilija Trojanow, Schriftsteller, geboren 1964 in Bulgarien, politisches Asyl in Deutschland, aufgewachsen in Deutschland und Südafrika, Autor eines Romans über Sir Richard Burton, einen der legendären Entdecker und Reisenden des 19. Jahrhunderts. Trojanow nennt Burton Nomade auf vier Kontinenten. Spätestens bei den Recherchen zu diesem Roman wurde Trojanow selbst eine Art Nomade. Immer mit der Reisetasche, mit Laptop, Handy, iPod und DVD-Player. Ausgerüstet für ein Leben unterwegs. Zum Beispiel ist ja die neueste Forschung, ist sich ziemlich einig, dass die große Völkerwanderung, die Europa zu dem gemacht hat, was es ist, aufgrund auch klimatischer Veränderungen passiert ist. Also insofern sind heutige Bewegungen, zum Beispiel die fortschreitende Verwüstung der Sahel in Afrika, die auch zu großen Migrationsbewegungen führt, auch nur eine moderne Form dieser Vertreibung aufgrund fehlender klimatischer Voraussetzungen. Nomaden wie Beduinen oder Mongolen leben in Savannen, Steppen, Wüsten und Tundren, wo die spärliche Vegetation ihre Tiere ernähren kann, unter der Voraussetzung, dass sie sich von Ort zu Ort bewegen. Die Tiere und damit die Menschen müssten verhungern, würden sie nicht umherziehen. Sie leben in Zelten, leicht auf- und wieder abzubauenden Unterkünften. Sie brechen auf, kommen an und ziehen weiter. Diese alte Nomade ist eigentlich verbunden mit unseren Nomaden des globalen oder globalisierten Zeitalters. Karl Schlögl, Historiker und Slawist, Autor des Buches Planet der Nomaden, in dem er ein Lob des Migranten formuliert. Er betrachtet die menschliche Geschichte als eine Folge von Wanderungsbewegungen. Das Lob des Migranten eigentlich eher auf dem Hintergrund, dass wir uns wieder darauf einstellen, dass Bewegung immer da gewesen ist und dass es nur für einen kurzen Augenblick stillgestellt war. Und das Hauptsymbol dieser stillgestellten Bewegung ist ja eigentlich der Eiserne Vorhang gewesen und die Mauer. Die meisten, die heute unterwegs sind, die sind ja auch nicht, abgesehen jetzt von den Touristen, die man auch nicht unterschätzen darf, als ein sehr bedeutendes Segment von Wanderung, von Mobilität. Die sind ja alle unterwegs, auch auf der Suche nach Lebensgewinn, nach Sicherheit, nach Sicherung oder bessere Zukunft. Doch passt auf sie noch die alte Bezeichnung Nomade mit all den archaischen und romantischen Assoziationen? Nein, aus dem Grund, dass es natürlich dieses Element der Lohnsklaverei, was es in diesem teilweise sehr brutalen, globalisierten Kapitalismus gibt, es so früher nicht gab. Es gab früher andere problematische Machtverhältnisse, zum Beispiel natürlich massenhaft Sklaverei. Aber dieses, dass sozusagen diejenigen, die keine Ausbildung haben, weltweit miteinander konkurrieren müssen und sich sozusagen immer billiger verkaufen müssen und immer schlechtere Arbeitsbedingungen vorfinden, weil es so ein riesiges, verelendetes Massenproletariat weltweit gibt, das ist natürlich ein ganz neues Problem. Auf den Spuren von Sir Richard Burton, dem Entdeckungsreisenden in Indien und Afrika, reiste Ilija Trojanow in die ehemaligen Kolonien, blieb dort oft mehrere Jahre und erforschte die Krisenherde der Gegenwart. Vor folgt die millionenfache Migration von Menschen dem global agierenden Kapital, das Märkte zusammenbrechen lässt, um sie anderswo kostengünstiger entstehen zu lassen? Dazu kommt, die Industriestaaten erzeugen teilweise selbst die Migration, gegen die sie sich abschotten. Auf den Märkten der sogenannten Dritten Welt haben die einheimischen Produkte keine Chance gegen die hochsubventionierten Waren der Industriestaaten. Die Erzeuger verarmen. Und noch ein wichtiger Faktor ist zu berücksichtigen. Die meisten dieser Länder haben im Unterschied zu den reichen Staaten des Nordens eine hohe Geburtenrate. Sie sind arm im globalen Maßstab, werden ausgebeutet von korrupten Politikern und Diktatoren und können für die nachwachsenden Generationen kaum sorgen. Die Folge sind blutige Bürgerkriege oder Auswanderung. Nach den Attentaten vom 11. September kündigten die amerikanische und britische Regierung einen jahrzehntelangen Krieg gegen den Terror an. Der Bremer Professor und Bürgerkriegsforscher Gunnar Heinzson fragte nach den Gründen dieser Strategie und fand demografische Statistiken. Die westlichen Staaten, in denen die Geburtenrate sinkt, fürchten die Bevölkerungswaffe der ärmeren Länder. Die islamische Welt zum Beispiel hat in den letzten 100 Jahren von 150 Millionen auf 1,2 Milliarden zugenommen. Davon sind die meisten unter 25. Nun kann man sofort sagen, die Menge der Söhne, die hat noch nie eine große Rolle gespielt, die absolute Menge. Wenn die Söhne unterkommen in einigermaßen akzeptablen Positionen, dann konkurrieren die und dann sind sie auch scharf und sind natürlich auch aggressiv zwischen 15 und 30, das alles ja. Aber sie schreiten meist nicht zu einem Kampf, schreiten nicht zum Töten. Aber wenn es so ist, dass auf einen frei werdenden Platz schon mehr als zwei junge Männer, die ihn ausfüllen könnten, sich bewerben, dann wird es sehr kritisch. Und wenn es drei und mehr sind, dann kann man sagen, ist in der bisherigen Geschichte immer Blut geflossen. Entweder das Blut zu Hause, in einem Bürgerkrieg, in einer Revolution, oder es ist Blut außerhalb von zu Hause geflossen, nämlich dort, wohin dieser Überschuss, wie man so schön sagt, gewandert ist. Aber die großen Wanderungen, sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit, da ist es so, dass die überschüssigen Söhne draußen getötet haben. 71% der Afrikaner zum Beispiel sind jünger als 25 Jahre. Über 17 Millionen Afrikaner sind auf der Flucht vor Umwelt- und Bürgerkriegskatastrophen und vor aussichtsloser Armut. Fast die Hälfte der Migranten weltweit sind inzwischen Frauen. Viele landen als Zwangsprostituierte in den Bordellen und auf den Straßen Europas. Doch der größte Teil findet Arbeit in den Haushalten und in der Pflege der Kranken und Alten. Solche Jobs sind traditionell schlecht bezahlt und sozial ungesichert, vor allem für Frauen ohne Papiere. Oft sind sie gut ausgebildet, haben die Schule besucht und nehmen für ein Auskommen im Ausland auch Illegalität und Arbeit unterhalb ihrer Qualifikation in Kauf. Es gibt zwei Arten von Frauen. Da sind auch die Frauen, die kapiert haben, dass sie kämpfen müssen, um voranzukommen. Ich sehe in Afrika auch Frauen, die Handel treiben, Stoffe färben, Frauen, die sich ihr Studium erkämpfen. Fatou Djoum, afrikanisch-französische Schriftstellerin. Sie stammt aus einem Fischerdorf auf einer winzigen Insel im Atlantik. Sie schreibt und studiert in Straßburg. Ihr erster Roman über afrikanische Migranten in Europa wurde ein Bestseller in Frankreich. Im elsässischen und im französischen Fernsehen moderiert sie Literatursendungen. Und auch in Dakar, wo sie sich vor Jahren als Putz- und Waschfrau durchgeschlagen hat, tritt sie inzwischen als Moderatorin auf. Und im Senegal träumen Mädchen mit Schulbildung von der Unabhängigkeit. Sie wollen arbeiten und Verantwortung für ihr Leben übernehmen, ohne sich unbedingt auf einen Mann zu verlassen. Nach Frankreich bin ich als Ehefrau eines Franzosen gekommen, der im Senegal gewesen war. Nach zwei Jahren ist das aufgrund des Rassismus in die Brüche gegangen. Ich stand damals vor der Wahl, entweder in den Senegal zurückzugehen, hätte jedoch das Studium abgebrochen und obendrein noch die Schande, wenn man ins Ausland heiratet, heißt es immer, pass auf, und ich hatte das nicht beachtet und tatsächlich aus Liebe geheiratet. Und als die Ehe in die Brüche ging, habe ich mir gesagt, jetzt musst du kämpfen, im Senegal und in Europa. Ich habe Arbeit gesucht und kleine Jobs gemacht. Ich musste für meinen Unterhalt aufkommen, die Miete zahlen, hatte keine große Wahl. Ich habe lang gesucht, jedoch keine tolle Arbeit gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, wenn sie mir nur Jobs im Haushalt geben, dann nehme ich eben die. Ich will ja nur meine Miete zahlen und mein Studium finanzieren. Und dann habe ich in Straßburg 6 Jahre in verschiedenen Haushalten gearbeitet und mein Studium an der Universität fortgesetzt. Die Geschichte der Migrantin aus Afrika, die in Europa zur Bestseller-Autorin und Fernsehmoderatorin wird, klingt wie aus einem Kolportageroman, der die Wirklichkeit ignoriert. Doch in Fatou Jomes unverhüllt autobiografischem Roman bekommen die vielen anderen eine Stimme, die sonst nur als Ziffer in der Statistik oder anonym in den Nachrichten auftauchen. Im Senegal sehen die jungen Frauen, wie da die Emigranten mit viel Geld für 3 Wochen Urlaub ankommen. Es fällt denen ja nicht schwer, für 3 Wochen den Pascha zu spielen. Und diese Frauen verlassen dann einen afrikanischen Arzt oder Ingenieur, um einen Arbeiter zu heiraten, der sie nach Frankreich oder Deutschland mitnimmt. Auch sie träumen von einem Leben, so wie sie es im Fernsehen gesehen haben. Und dann landen sie in Wohnungen mit kleinen Zimmern und müssen mit einem Mann leben, den sie oft gar nicht lieben. Brain Drain heißt das Phänomen. Die gut Ausgebildeten gehen fort, weil sie keine Zukunft sehen, während die Fernsehbilder aus Europa ein besseres Leben versprechen. In den Herkunftsländern fehlen dann Ärzte und Ingenieure, deren Arbeit das Leben im Land erträglicher machen könnte. In Westeuropa wird das Thema Einwanderung immer brisanter. In Afrika und den östlichen Ländern Europas bereitet die Auswanderung enorme Probleme. Aus Rumänien zum Beispiel gehen ganze Familien vor allem nach Italien. Die Männer arbeiten auf dem Bau, die Frauen im Haushalt. Wenn sie dann legale Papiere haben, kehren sie selten in ihr Heimatland zurück. Von den Illegalen ziehen viele ohne festen Wohnsitz durch das Land. U-Bahner werden sie von Migrationsforschern genannt, weil sie mit einem kleinen Rucksack durch die U-Bahn-Stationen ziehen, an den Füßen Flipflops, um die Adidas-Schuhe für die Tage zu schonen, an denen sie Arbeit haben. Die Leute benehmen sich wie ein Ameisenhaufen, der von einem transzendenten Fuß aufgeschreckt wurde, bemerkte der Philosoph Wilhelm Flusser zu Beginn der 90er Jahre. Er betrachtet das Gewimmel der Leute, die verschiedenen Rhythmen, täglich in den Großstädten, saisonal auf Stränden und Skipisten, lebenslang als Flüchtlinge oder Gastarbeiter und sich selbst, der wie ein Floh auf der Erde herumsprang. Flusser war ein Migrant, der zum Nomaden wurde. Als Prager Jude vor den Nazis über London nach Brasilien geflohen, schlug er sich zunächst als Vertreter für Radiogeräte durch, wurde Professor ohne akademische Weihen und allmählich bekannt im kulturellen Leben. Von da an war er unterwegs. Die Winter verbrachten er und seine Frau in Südtirol in einem Hochtal, ein provisorischer Wohnsitz für die Fremden aus Brasilien. Im Sommer bereiste er als Redner und Gastdozent die akademische Welt. Flusser war ein Star auf den Symposien, als in den 90er Jahren mit der Verbreitung der Computer die Utopie einer im weltweiten Netz beweglichen neuen Gesellschaft denkbar wurde, in der die Menschheit sich in eine neue Existenzweise aus Mobilität und Kommunikation erschließen könnte. Dann würde Information wichtiger sein als immobile Ökonomie. Dann wäre die Oberfläche des Planeten nicht mehr Grundlage für Viehzüchter oder Landwirte, sondern für Ströme von Informationen. Dieser Überlegung folgend wären wir dabei, nach 10.000 Jahren wiederum in eine nomadisierende Lebensform zu wechseln. Es würde allerdings, schränkte Flusser ein, kein sanfter Wechsel sein. Wir haben 10.000 Jahre lang gesessen. Vielleicht als Strafe für eine Sünde, die wir beim Übergang aus dem Paläolithikum ins Neolithikum begangen haben, als aus Jägern und Sammlern sesshafte Landwirte und Viehzüchter wurden. Das Paläolithikum mit seinen unzähligen, leicht erjagbaren Grasfressern und seinen üppigen Beeren und Pilzen war vielleicht das Paradies. Und die Erbsünde bestand vielleicht darin, dass wir uns hingesetzt haben. Aber jetzt haben wir die Strafe abgesessen und werden ins Freie entlassen. Das ist die Katastrophe, dass wir jetzt frei sein müssen. Es sei jetzt von Vorteil, keine Heimat zu haben, bemerkte Flusser provokativ und schlug vor, die unzählbaren Millionen von Vertriebenen und Migranten, zu denen er sich selbst zählte, nicht so sehr als unerwünschte Außenseiter, sondern als Vorposten einer neuen Zukunft zu begreifen. Wir Migranten sind die Fenster, durch die die Einheimischen die Welt sehen können. Die Migration ist eine kreative Situation und eine schmerzhafte. Wer die Heimat verlässt, aus Zwang oder aus freier Wahl, und beides ist schwer zu unterscheiden, leidet. Denn tausend Fäden verbinden ihn mit der Heimat, und wenn diese durchschnitten sind, ist es, als hätte ein chirurgischer Eingriff stattgefunden. Als ich aus Prag vertrieben wurde, litt ich unter dem Schmerz der durchschnittenen Fäden. Aber dann, im London der ersten Nachkriegsjahre, wurde mir klar, dass es nicht die Schmerzen eines chirurgischen Eingriffs waren, sondern die einer Entbindung. Ich wurde vom Schwindel der Freiheit erfasst, der sich darin zeigt, dass sich die Frage, frei wovon, in die Frage, frei wozu, verkehrt. So sind wir alle Migranten, Wesen, die vom Schwindel ergriffen sind. Dieser Vortragsreisende eines neuen Nomadentums, der die Verkehrswege in ganz Europa nutzte, war fasziniert von den Wegen und Passagen der alten und neuen Mobilität. Er entdeckte, dass die kühne Architektur von Autobahnbrücken über Alpentäler zum Beispiel dem Verlauf von alten Viehdriften folgte. Wo heute unaufhörlich Autos, Laster und Wohnmobile passieren, zogen jahrtausende lang Herden, Hirten und Händler über die Alpenkämme. Flusser starb 1991 bei einem Autounfall in der Nähe der tschechischen Grenze. Im selben Jahr wurde der weltweit einzige komplett erhaltene Steinzeitmensch gefunden, genannt Ötzi, in dem die archäologischen Deutungen der folgenden Jahre einen Fernhändler vermuten, einen der Urnomaden. Es ist, glaube ich, ein Zeichen einer erhöhten Mobilität, wo sehr viele neue Dinge dazugekommen sind. Die Revolution der Kommunikationsmittel, die Technik, der Raumüberwindung. Man kann über die heutige Migration überhaupt nicht sprechen, ohne das Flugzeug, ohne den Billigflug. Karl Schlögel hält Migranten, trotz des Unglücks und der Gewalt in ihren Biografien, für das Salz der Erde, woraus Fortschritt und Wandel entstehen. Man kann heute ja aus Sarajevo weggehen und trotzdem Fernsehen empfangen. Oder man kann aus der Türkei weggehen und in Kreuzberg vollständig innerhalb einer türkischen Community leben mit mehreren türkischen Programmen. Es entstehen ganz neue Formen der direkten Verbindung, sodass man von Heimatverlust, also in diesem rigorosen Sinn und des endgültigen Abschieds, wenn man im 19. Jahrhundert aus Europa nach Amerika ging, dann ging man. Dann war man weg, dann wurde man Amerikaner. Man muss heute nicht unbedingt. Man kann heute sich auf ein sehr langes Provisorium einrichten. Was wir heute Parallelgesellschaft nennen, wäre ohne die modernen Kommunikationsmittel nicht möglich. Doch gleichzeitig erscheint die Bewegung der Migranten in Strömen und Fluten über den Globus wie eine Elementarmacht. Kein Naturphänomen, aber letztlich unbeherrschbar wie eine Naturgewalt. Das ist ja, glaube ich, etwas, was man in diesem Land, aber in Europa auch lernen muss. Wir sind nicht die Herren des Verfahrens. Was wir machen können, ist in gewisser Weise den Prozess moderieren, ihn abschwächen, ihn antagonistisch sozusagen verschärfen oder zu entschärfen. Aber der Prozess selbst läuft. Diese große Bewegung aus der Subsahara nach dem Norden, die ist im Gange und sie wird nur zum Stillstand kommen, wenn sich dort an den Lebensverhältnissen etwas ändert. Was jetzt dort auf Lampedusa oder Gran Canaria gemacht werden kann, das sind gewissermaßen Auffangpositionen, das sind Vorposten, das sind Kontaktstellen, an denen man etwas moderieren kann, aber an denen man überhaupt nichts ändern kann. Ja? Die einzige Frage ist, wie man diese Bewegung moderiert, in gewisser Weise die Übersicht behält, in gewisser Weise die Nerven behält, im Angesicht dieser Bewegung. Ja? Und sie sind wirklich groß, sie sind wirklich mächtig, sie sind nicht aufhaltbar, steuerbar. Und das ist auch der Grund, warum also man in diese Naturmetaphorik oder manchmal auch eben in diese apokalyptische Metaphorik verfällt, die natürlich auch der Ausdruck von Ängsten ist. Ja? Und es gibt ja auch Grund zu diesen Ängsten. Es ist ja nicht so, dass man das produzieren muss. Es ist ja eine Tatsache, dass Europa dieses wunderbare, kostbare, hoch aufgerüstete, hochentwickelte Eiland des Wohlstandes sozusagen die Begehrlichkeiten der ganzen Welt auf sich zieht. Die Zäune sind 8 Kilometer lang, schlängeln sich bergauf und in Täler, beginnen im Meer, umrunden die Stadt und enden auf der anderen Seite wieder im Meer. Unter den Zäunen fließen Abwässerbäche, die Rohre sind vergittert. Auf der marokkanischen Seite ist der Zaun inzwischen 6 Meter hoch, dahinter 5 Meter Niemandsland. Auf der spanischen Seite ein zweiter Zaun, 6 Meter hoch und oben mit Stacheldrahtrollen verstärkt. So etwa sieht der Zaun von Ceuta heute aus. Dabei schien es nach dem Fall der Berliner Mauer, als bräche ein Zeitalter grenzenlos freier Bewegung und unbegrenzter Entfaltung der Menschen an. Doch der globale Sieg des Kapitalismus ließ stattdessen überall neue Grenzbefestigungen entstehen. Im Norden Marokkos, aber auch zwischen Saudi-Arabien und dem Irak, in Palästina, zwischen Indien und Pakistan oder nach dem Vorbild der Frontera zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko die neue Befestigung zwischen Costa Rica und Nicaragua. Dieses System von Überwachung, bewaffneten Patrouillen und Internierungslagern zieht sich über den halben Planeten und gleicht dem Limes im späten Römischen Reich oder der chinesischen Mauer. Neben solchen sichtbaren Bollwerken wie Mauern und Zäunen nimmt die digitale Kontrolle durch Datenüberwachung zu. Jetzt wird ein elektronischer Vorhang dort errichtet, wo früher der eiserne Vorhang die Grenzen sicherte. Doch es ist wahrscheinlich, dass selbst strengste Einwanderungsgesetze und hochgerüstete Spezialisten die Ströme und Fluten der Einwanderung nicht stoppen werden. Ging nicht das Römische Reich unter in den Strömen und Fluten der einwandernden Barbaren? Man nimmt heute an, dass es weniger die große Wanderung ganzer Völker gab, sondern eine generelle Mobilität kleinerer Clans. Es war eine allgegenwärtige Migration, führte zur Gründung von Städten, aus denen wieder andere Gruppen aufbrachen. Piraten, Söldnerführer, Händler, Geografen, Glücksritter und Stadtgründer verschmolzen dann zu der einen Gestalt, die unter dem Namen Odysseus überliefert ist. Auch die Rede vom Untergang des Römischen Reiches durch die Barbaren wird differenziert. Barbaren waren damals alle, die nicht zur eigenen Kultur gehörten, selbst wenn sie schon Legionen für die römischen Heere stellten. Historiker halten es inzwischen für zutreffender, von Transformation und Metamorphose des Römischen Reiches durch Zuwanderer zu sprechen. Auch das Graffito, an ein angegriffenes Asylheim von Zugewanderten gesprüht, ist in dieser Perspektive historisch korrekt. Es hieß, auch Jesus war ein Emigrant. Er war ein weit verbreiteter Typus über Jahrtausende, dieser Umherziehende. Gefürchtet, als Räuber vielleicht, Vagant oder Spieler. In manchen den Sesshaften überlegen durch Kenntnisse und Fähigkeiten, mit denen er sich unterwegs durchschlagen musste. Einer aus dem fahrenden Volk, von den Dahergelaufenen, ohne festen Wohnsitz, den jeweiligen Einheimischen verdächtig, seit dem biblisch überlieferten Konflikt zwischen Kain und Abel, mit dem unsere Geschichte der Sesshaftigkeit begann. Stecken vielleicht beide noch in unseren Genen? Kain ist ein fleißiger Mann, gebeugt vom ständigen Graben. Der Tag ist heiß und wolkenlos. Adler schweben hoch oben im Blau. Die letzte Schneeschmelze stürzt noch in Kaskaden talwärts, doch die Berghänge sind schon braun und verdorrt. Fliegen kleben in seinen Augenwinkeln. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und nimmt seine Arbeit wieder auf. Seine Hacke hat einen hölzernen Stiel, an dem ein Steinblatt befestigt ist. Irgendwo weiter oben am Hang ruht sich Abel in der Kühle eines Felsens aus. Er trillert auf seiner Flöte. Immer wieder das eindringliche Trillern. Kain hält inne, um zu lauschen. Schwerfällig richtet er sich auf. Dann hebt er die Hand gegen das grelle Licht und blickt auf seine Felder längs des Flusses. Die Schafe haben die Arbeit eines Morgens zertrampelt. Er hat keine Zeit nachzudenken und beginnt zu laufen. Eine weniger entschuldbare Version der Geschichte lautet, dass Kain Abel auflauerte und einen Stein auf seinen Kopf schleuderte. In dem Fall ist der Mord die Frucht angestauter Bitterkeit von Neid und Sehnsucht. Der Sehnsucht des Gefangenen nach der Freiheit weiter Räume. Das ist Bruce Chatwins Version der Geschichte von Kain und Abel. In der biblischen Geschichte wurde der Sesshafte, nachdem er den Nomaden erschlagen hatte, selbst vertrieben. Unstet und flüchtig sollst du sein, war das Urteil, das er fortan mit sich schleppte. Man könnte also die Menschheitsgeschichte seither als Abfolge von Aufbrüchen und Vertreibungen, Sesshaftigkeit und erneuter Wanderung betrachten. Als eine konfliktreiche und selten friedliche Bewegung mit Verlusten auf beiden Seiten. Und Feuerproben auf den Grad der Zivilisation. Aber man könnte an deren Bewältigung auch das Selbstbewusstsein einer Gesellschaft ablesen oder ihre Zukunftsfähigkeit. Chatwin hatte sich auf die Spuren der letzten Nomaden der Welt gemacht und war dabei ein Geschichtennomade geworden, der Nahrung in Form von seltsamen und ungewöhnlichen Erzählungen sammelte, auf der Suche. Bewegung ohne Ballast. Er war ein privilegierter Nomade und teilte das karge Leben jeweils nur eine kurze Zeit. Doch was er seinen Lesern mitbrachte, war Stoff für ein paar mögliche, denkbare Aufbrüche. Immer stärker wurde meine Überzeugung, dass Nomaden der Angelpunkt der Geschichte gewesen waren. Und sei es auch nur aus dem Grund, dass alle großen monotheistischen Religionen aus dem Hirtenmilieu hervorgegangen waren. Wenn heute die Flüchtenden durch die Wüste unterwegs sind, helfen ihnen die ehemaligen Hirten in den Wüstenregionen, die alten Nomaden mit ihren jahrtausendealten Kenntnissen der Routen. Seitdem die traditionelle Nomadenwirtschaft der Tuareg zum Teil verboten wurde und zusammenbrach, die großen Kamelherden geschlachtet wurden, fahren viele der einstigen Kamelnomaden jetzt Lastwagen durch die Wüste, die Flüchtende aus den Ländern südlich der Sahara transportieren. Einige betreiben Schlepperorganisationen in ihrem alten, angestammten Gebiet. Es gibt entweder den schwärmerischen, den mitleidigen oder den diffamierenden Blick auf Nomaden in ihren unterschiedlichen Gestalten. Dabei kommt es auf den Grad der Freiwilligkeit an. Genauso anziehend wie früher die alte Nomadenaristokratie der Tuareg sind heute die privilegierten Nomaden, Reisende, oft Schriftsteller, die mit dieser Lebensweise Agenten eines Denkens in Bewegung sein können, eine Art Kundschafter zwischen den Sesshaften und denen, die auf der Suche nach einem besseren Leben weltweit unterwegs sind. Ilya Trojanow. Was ich vor allem zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es Menschen gibt, die ein Leben lang weitersuchen und die sozusagen im Geiste das beherzigen, was einst die Nomaden als Wirtschaftsweise und Lebensweg beherzigt haben, nämlich dass man sich nicht mit einem Ort, nicht mit einem Thema, nicht mit einer Erkenntnis und mit einer Wahrheit begnügt, sondern immer das Gefühl hat, über den nächsten Hügel, auf der anderen Seite des nächsten Flusses, kommt noch mal etwas, was ich unbedingt brauche, um mich zu verstehen und um die Welt zu verstehen. Jahrhundertelang war Europa selbst Auswanderungsgebiet. Ganze Landstriche wurden entvölkert, die Bewohner flüchteten vor Hunger, Armut, Pogromen, despotischen Fürsten, vor Schikanen des Militärs, vor der Aussichtslosigkeit. Als Europa für viele keine Zukunft mehr bot und keine Aussicht, Reichtümer zu erwerben, eroberten sie sich eine neue Welt. In der Perspektive des Demografen und Bürgerkriegsforschers Gunnar Heinzson könnte man die Geschichte der europäischen Entdecker und Kolonisatoren der neuen Welt als eine Bewegung von selbstmordbereiten Attentätern sehen, die mit Entführung und Geiselnahme arbeiteten. Wenn Sie sich die Konquistadoren anschauen, ging man nur auf einen einzigen Mann, Hernán Cortés, der als 19-Jähriger Kuba miterobert hat und als 33-Jähriger mit 600 Spaniern und ein paar Schiffen nach Mexiko gesegelt ist, die Stadt Veracruz gegründet hat, dann die Schiffe verbrannt hat. Diese 600 Mann, die marschierten also durch dieses Reich, mitten in die Hauptstadt, nahmen den Gottkaiser gefangen und als Geisel brachten ihn später um und eroberten das. Die waren natürlich todesmutig, tollkühn, wie man es genannt hat, hochsuizidal. Für 4/5 endete das mit dem Tode. Für das andere 1/5 natürlich mit dem erhofften Gold, für das sie sich die Kutschen kaufen würden, mit denen sie dann durch Sevilla und Córdoba fahren würden. Das war ja der Traum. Wenn man die also anschaut, deshalb würde ich sagen, ist die Tollkühnheit ähnlich damals und heute, Aber es ist die weltpolitische Konstellation eine andere. Die brisante Lehre, also aus Europa, dass selbst dieser Kontinent, der eine wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat, wie die Welt ihn nie zuvor gesehen hatte, nicht imstande war, damit die überschüssigen Söhne zu versorgen. Doch diese Migrationsvergangenheit scheint ein schwieriges, immer wieder vergessenes Erbe für die Europäer zu sein. Es gibt keine geregelte Einwanderungspolitik, weder global noch für Europa noch für Deutschland. Das Ausländerrecht setzt auf Abwehr. Es ist, als stünde Deutschland zum Beispiel vor einem neuen, unbekannten Problem. Dem Megathema der Zukunft, wie beunruhigte, ratlose Politiker immer wieder betonen, einer Bedrohung ohnegleichen in der Vergangenheit. Dabei begann die Geschichte der Gastarbeiter zum Beispiel nicht erst mit den 50er Jahren in Deutschland. Schon vorher wurden der Reichstag, die U-Bahn in Berlin und das gesamte deutsche Eisenbahnnetz überwiegend von ausländischen Arbeitern erbaut. Damals wurde wegen der vielen polnischen Arbeiter im Land vor einer Polnisierung Deutschlands gewarnt. Kaum anders als heute vor einer Islamisierung. Vielleicht ist die Bewegung nach 89 eine Grunderfahrung für mich gewesen, aber es gibt andere Erfahrungen, die mich immer faszinieren oder schockieren. London Heathrow ist wie andere große Flughäfen einfach ein Beweis über die Monumentalität einer zur Routine gewordenen Bewegung, die den ganzen Erdball umspannt. Und was mich immer beschäftigt hat und deren Dimension ich auch erst im Laufe der Zeit kennengelernt habe, ist die Zwangsmigration. Also das 20. Jahrhundert als Jahrhundert der Flüchtlinge, der Zwangsmigrationen, der Vertreibung, was ja auch eigentlich sehr lange ausgeblendet worden ist und erst im Zusammenhang des Aufbrechens von Kriegen und Konflikten, also im Balkan in den 90er Jahren, wieder in unser Bewusstsein gekommen ist, dass die forcierte, die erzwungene Migration, die Vertreibung, in diesem Fall der sogenannten ethnischen Vertreibung, ethnischen Säuberung, dass das eine Grunderfahrung im 20. Jahrhundert gewesen ist. Also die Dimension, wenn man sagt, 60 bis 80 Millionen sind in Zentraleuropa davon erfasst worden, das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Das bedeutet im Grunde, dass in die Lebenserfahrung, in den Lebenshorizont jeder Generation, jedes Familienzusammenhangs irgendwie diese Erfahrung eingegangen ist. Und ich habe ja diese Erfahrung bei Reisen in Mittel- und Osteuropa immer gemacht. Man muss an jeder Biografie nur ein bisschen kratzen. Und überall kommt sofort eine Biografie hervor, die gezeichnet ist von dieser Erfahrung. Wechselnder Staatsangehörigkeit, wechselnde Wohnorte, wechselnde Heimaten, von Abschieden und Ankünften. Man muss überall nur ein bisschen kratzen und es kommt heraus, diese Europäer sind eigentlich ein Menschenschlag von Migranten. Die früher irgendwo aufgebrochen und anderswo angekommen sind. Und die, die heute kommen, ohne oder mit Papieren, mit Touristenvisa oder Aufenthaltsgenehmigung, auf Jobsuche oder bereits vermittelt. Flüchtlinge, Vertriebene, Traumatisierte oder abenteuerlustige Auswanderer, Glückssucher. Wenn sie ankommen und bleiben, wird das, was hinter ihnen liegt, ihr Migrationshintergrund sein. Sie bleiben Fremde. Und was sie verdächtig macht, findet mehr Aufmerksamkeit als alles, was ihnen in ihrem neuen Leben gelingt. Es gibt ja dieses Missverständnis, dass Leute, die viel herumgekommen sind, die mehrsprachig und mehrkulturell aufgewachsen sind und leben, dass die keine Heimat haben. Das ist natürlich ein Unfug. Jeder Mensch hat eine Heimat. Ich habe halt verschiedene Heimate. Deswegen sage ich immer, Heimat ist ein sehr problematisches Wort, weil es in der Realität im Plural existiert, in der Sprache aber nur im Singular angewendet wird. Doch diese Heimat im Plural ist eher privilegierten Migranten erlaubt, Gutverdienenden und Fußballern. Welche Heimat zum Beispiel hat ein Fußballer aus Afrika, der in einer deutschen Mannschaft spielt? Im Unterschied zu anderen Migranten sehr schnell deutscher Staatsbürger wird, obwohl er kaum Deutsch spricht. Welche Zugehörigkeiten hat er? Zu seinem Verein? Der Frau, die er bald heiratet? Den Kindern? Fühlt er sich zugehörig zur deutschen Kultur? Folgt er ihr als Leitkultur? Es ist ja nie so, dass wir gleichermaßen zugehörig sind, sondern unsere sozialen Beziehungen setzen sich zusammen aus verschiedenen Intensitäten und Maßen der Zugehörigkeit. Aber die Frage, ob jemand, der aus einem anderen Land zum Beispiel nach Deutschland kommt, ob er sich hier wohlfühlt, hängt ja in ganz, ganz hohem Maße davon ab, ob er im Alltag Signale empfängt, du bist uns hier willkommen. Und da variieren die Erfahrungen, die sogenannte Ausländer in Deutschland machen, enorm. Also es gibt Menschen, die wirklich oft erlebt haben, dass sie ausgesondert werden, dass man sie hier nicht haben möchte. Und es gibt andere Leute, die erzählen, wie unglaublich gastfreundlich und warmherzig sie empfangen wurden. Das heißt, das kann man wirklich nicht über einen Kamm scheren. Man kann nicht sagen, du musst dich integrieren, weil Integration bedeutet, inwieweit wurde ich aufgenommen, inwieweit wurde ich eingeladen. Und das ändert sich und variiert von Mensch zu Mensch. Fatou Jooms Roman Im Bauch des Ozeans stürmte in Frankreich die Bestsellerlisten. Es ist die Geschichte von Nichtzugehörigkeit überall. In Straßburg ist sie die schwarze Afrikanerin, zu Hause im Senegal die Fremde. Weder hier noch dort verschweigt sie, dass der Traum von Glück und Reichtum in ihrer Geschichte in Frankreich zum Albtraum einer illegalen, elenden Existenz werden kann. Und dass auch der Traum von der Fußballerkarriere, von der fast alle schwarzafrikanischen Jungen träumen, nur für die wenigsten erreichbar ist. Ihre Helden Madike und Moussa verstricken sich in den Widersprüchen zwischen den Träumen von Europa und dessen Realität. Das sind Illusionen, Hirngespinste. Er träumt. Möglich ist der Traum im Kopf, doch nicht unbedingt in der Realität. Für viele Jungs aus der dritten Welt, Jungs wie Madike, ist der Fußball eine Möglichkeit des Erfolgs, eine Illusion, ein Traum, den nicht alle verwirklichen können. Wenn man sich anschaut, wie viele junge Afrikaner in den Fußballvereinen sind, wird man feststellen, ja, das sind ganz schön viele. Man sollte aber nicht vergessen, dass nur eine kleine Minderheit von Afrikanern den Sprung in die europäischen Fußballvereine schafft. Madike glaubt, es reicht, gut zu spielen und sich für Fußball zu interessieren, um eines Tages so zu werden wie Maldini, sein Idol. Ist das nicht paradox? Madike träumt davon, nach Frankreich zu gehen, doch sein Lieblingsfußballspieler ist Italiener. Junge Afrikaner träumen gar nicht mehr von einem bestimmten Land wie Deutschland, England, Frankreich oder Italien. Sie träumen vom Westen, vom Geld, von Entwicklung, von hochmodernen Ländern, die in ihren Köpfen zum Eldorado werden. Nur ist die Realität ganz anders. Wenn man in ein Land geht, ohne dessen Sprache zu sprechen, wird man Probleme haben. Der Flughafen ermöglicht noch keinen Zugang zu Frankreich oder Deutschland. Das geht nur über die Sprache. Wer am Flughafen mit seinen Koffern ankommt und nicht die Sprache spricht, gerät leicht ins Abseits. Wenn man sich nicht mitteilen kann, kann man nicht in einer Gesellschaft leben. Ich möchte noch die Illegalen erwähnen. Die kommen nach Europa, weil ihnen Leute geholfen haben. Moussa ist nach Europa gefahren, weil ihn ein französischer Trainer angeworben hat. Und als er dann keinen Erfolg hat, sagt ihm der Trainer, jetzt musst du arbeiten und dann wirst du mir alle Investitionen wie Flugticket, Spesen, Übernachtungen, Trainingskosten zurückzahlen. Und dann muss er arbeiten, illegal, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Regeln für den Alltag eines illegalen Migranten. Oberstes Gesetz, um keinen Preis auffallen. Geh nach der Arbeit gleich nach Hause. Geh in der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße. Sei in der Wohnung so ruhig wie möglich. Beschwere dich nicht über laute Nachbarn. Meide den Hauptbahnhof mit seinen Zivilstreifen. Geh nicht bei Rot über die Straße. Fahr nie schwarz. Hab im Kaufhaus immer alle Quittungen parat. Öffne nicht die Tür, wenn es überraschend klingelt. Melde dich auf dem Handy nie mit Namen. Bewahre Pässe und Dokumente nie zu Hause auf, sondern an einem sicheren Ort. Denn wenn man deine Identität nicht feststellen kann, bist du verloren. Zahle immer bar. Gib möglichst nie deine Adresse an. Um noch einigermaßen das Gefühl zu haben, am Leben teilzunehmen, muss ein Teil der Regeln öfter gebrochen werden. Wenn es gelingt, an legale Papiere zu kommen und Arbeit auf dem offiziellen Markt zu finden, sollte man sich immer und überall ausweisen können und genügend Zeit für die Kontrollen einplanen. Man wird immer kontrolliert werden, wenn man aussieht, als gehöre man zu einer ausländischen Risikogruppe. Die Migranten kommen nicht als sanfte Ströme. Sie bringen ihre Konflikte mit und lösen neue aus. Innerhalb der Migrantengesellschaft, zwischen den Generationen, im Umgang mit den Einheimischen. Dafür gibt es keine einfachen Lösungen. Einige unter ihnen werden kriminell werden, viele werden scheitern, ohne Ausbildung und Schulabschluss bleiben. Viele leben weiter in Parallelgesellschaften und bleiben der einheimischen Kultur fremd. Doch ein großer Teil von ihnen wird sich, meist unauffällig, selbstverständlich und deshalb wenig bemerkt, in die neue Gesellschaft integrieren. Vielleicht nur für ein paar Jahre, vielleicht auf Dauer. Integration kann es eigentlich nur geben als überzeugendes, auch moralisch überzeugendes Konzept, wenn die sogenannten Einheimischen signalisieren, wir sind bereit, auch etwas von euch zu übernehmen. Wenn nicht gesagt wird, ihr müsst herkommen und euch völlig unseren Vorstellungen anpassen, sondern bringt mal mit, was ihr so wisst und denkt. Und dann gucken wir mal in einem freien System des Redens, Verhandelns und Zusammenwerfens, dann gucken wir mal, was davon interessant genug ist, dass wir es übernehmen. So entstehen ja immer wieder kulturelle Aufbrüche, so entstehen immer wieder Neuansätze in Religion, in Technologie, in Landwirtschaft und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem man sozusagen nur mit der Keule der Integration den Einwandernden eins über die Rübe gibt, kann er natürlich sich nicht aufrichten und den Stolz sozusagen seiner Vielfalt ins Land tragen. Die sogenannte Erste Welt importiert Menschen seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts. Da wir also Länder sind mit Mehrheiten von Lohnabhängigen, Hochbezahlten und weniger Hochbezahlten, die keinen persönlichen Generationenvertrag mehr abschließen. Du bist mein Sohn, du kriegst das Gewerbe und du versorgst mich im Alter. Neigen diese Gesellschaften eben zur Kinderlosigkeit. Diese Gesellschaften sind darauf angewiesen, Menschen reinzuholen und tun das. Nicht mal, weil menschenfreundlich ist, sondern man denkt, es ist leichter, als hier Kinder zu haben und Kinder aufzuziehen. Wie viel das dann löst, das ist die Frage. Ich glaube, es löst nicht viel. Aber wir sind darauf angewiesen und dann passiert etwas Interessantes. Nämlich, dass wir erwarten von diesen Leuten, dass sie sich assimilieren. Und ich sage immer, was hatte denn Cortés für eine Religion? Ja, katholisch. Und wie sind die heute in Lateinamerika? Haben die sich assimiliert? Nein, sind immer noch katholisch. Also sagen die, gut, die sind jetzt nach 500 Jahren immer noch katholisch. Warum sollen Muslime schneller sich assimilieren? 500 Jahre, sagen die, verlangt man ja nicht. Aber irgendwie denkt man, in 5 Jahren müsste das geschaffen sein. Es kommen ja doch die Ehrgeizigsten. Die kommen ja, nicht? Die sind ja noch ehrgeiziger als unsere jungen Männer, nicht? Die überhaupt diesen Weg machen können, diesen Mut haben, den Schritt in die Fremde zu machen. Dann hat man diese ehrgeizigen jungen Leute und bringt die hier in subalterne Positionen. Und dann greifen sie zur Religion, nicht weil sie fromm sind, sondern weil das eine Plattform gibt, erstmal, auf der sie Selbstwertbehauptung betreiben können. Der Demograf und Bürgerkriegsforscher Gunnar Heinzohn wirft einen irritierenden Blick auf Zusammenhänge zwischen alten und neuen Migrationen. Dieser Blick hat zwangsläufig etwas Erschreckendes, denn er öffnet uns die Augen dafür, dass auch jene Verhältnisse, die wir als fest und endgültig ansehen, nur vorübergehend sind. Dass die beste aller Welten nur ein Provisorium ist und das, was so stabil erscheint, nur Stabilität auf Zeit ist. Karl Schlögel. Er betrachtet die Geschichte als beschleunigte oder verlangsamte Bewegung von Migrationen und Besiedelungen. Über das Elend und die Probleme der Migration hinaus hat er die Möglichkeiten im Blick, den Gewinn einer Gesellschaft durch die Intelligenz und das Durchhaltevermögen von Einwanderern, ihre Fähigkeiten und Begabungen, ihr Kapital, obwohl manche von ihnen nicht viel mehr als ihr Leben mitbringen. Das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel verdanke sich zum großen Teil der Integration von Flüchtlingen aus dem Osten, schreibt er. Es war ein Beispiel gelungener Modernisierung des Landes, die auf Entwurzelung basierte. Das ist natürlich auf dem Hintergrund einer beispiellosen Katastrophe geschehen. Also ein Krieg, der Europa in Schutt und Asche gelegt hat, der sozusagen einen verwüsteten Kontinent hinter sich gelassen hat wo sozusagen in ein Rumpf-Deutschland, in ein geteiltes Deutschland und in ein besetztes Deutschland dann zwischen 12 bis 15 Millionen von außerhalb transferiert worden sind. Ja. Das ist das Ergebnis einer Gewaltgeschichte und insofern symptomatisch, also für die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ich möchte es nicht symptomatisch nehmen für die Migrationsgeschichte überhaupt. Ich glaube, die Vertreibungs-, die Zwangsumsiedlungsgeschichte ist sozusagen die pathologische Form. Aber was man lernen kann aus dieser dann auf dem Hintergrund dieser Katastrophe stattgefundenen Geschichte, ist eigentlich etwas Unglaubliches. Nämlich, dass es auf dem Territorium dieses gewaltsam geschrumpften Rumpfdeutschlands es gelungen ist, ungefähr 12 bis 15 Millionen Menschen neu zu integrieren. Und in meinen Augen ist also Integration eigentlich ein viel zu weicher und harmloser Ausdruck. Ich glaube, dass dieses Aufnehmen eigentlich eine große demografische Revolution gewesen ist, die alle Verhältnisse in Restdeutschland über den Haufen geworfen hat und wo also mit der Ankunft der Flüchtlingsströme die Karten neu gemischt wurden. Die konfessionellen Karten in Deutschland wurden neu gezeichnet. In gewisser Weise auch die sozialen Karten. Ja? Und das Kapital, also diese 12 bis 15 Millionen Entwurzelten, die gezwungen waren, vollständig neu anzufangen. Sie hatten nichts mehr, außer was sie im Kopf hatten, was sie in ihrer Erinnerung hatten, was sie an Kapazität, an Können, an Energie, an Lebensmut, an noch einmal anfangen können, was ja eine unglaubliche Sache ist. Ein Land verändert sich durch seine Migranten. Sie stören und unterminieren die alten Hierarchien und Autoritäten. Sie schlagen sich durch, kommen an und improvisieren ein neues Leben. Sie schaffen Konflikte für sich selbst und für das Land, in dem sie ankommen. Ist das der Stoff, aus dem Kultur entstehen könnte? Wenn man eine Sache nicht mit Kultur in Verbindung bringen kann, dann Sicherheit, weil Kultur lebt eigentlich nur aufgrund von Unsicherheit. Der Kern des Problems ist doch, dass Politiker immer so tun, als seien Missverständnisse, Konflikte problematisch und müssten aus der Welt geschaffen werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Kultur entsteht gerade durch Missverständnis. Und wenn es so etwas gäbe wie einen Katalog der kulturellen Rechte, müsste einer der Punkte sein, das Recht auf Missverständnis. Denn gerade durch Missverständnis entsteht ja Klärungsbedarf, dadurch entsteht Interesse, Offenheit, Nachhaken, Nachfragen, Disput, Diskussion. Genau das sind ja die aktiven Elemente einer kulturellen Entwicklung. Und nicht, wenn wir uns alle einig sind, das gibt es eigentlich nur auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof sind sich alle einig und liegen dann brav nebeneinander. Wovor haben wir Angst? Und wenn wir tatsächlich bessere Argumente haben, umso besser für uns. Und wenn wir sozusagen in unserer Position uns vielleicht ein bisschen ändern müssen, dann ist das auch eine Chance. Es gibt eine Geschichte von Jorge Luis Borges, in der Kain und Abel, der Nomade und der Sesshafte, noch einmal aufeinandertreffen, in einer Art von Versöhnung. Sie akzeptieren gegenseitig ihre Existenz. Abel und Kain begegnen sich nach Abels Tod. Sie wanderten durch die Wüste und erkannten sich von Weitem, denn beide waren groß. Die Brüder setzten sich auf den Boden, machten Feuer und aßen. Sie bewahrten Schweigen nach Art müder Leute, wenn der Tag sinkt. Am Himmel blinkte ein Stern, der noch nicht seinen Namen erhalten hatte. Beim Schein der Flammen bemerkte Kain auf Abels Stirn das Zeichen des Steins, mit dem er ihn erschlagen hatte. Er ließ das Brot fallen, das er gerade im Mund führte, und bat, er möge ihm seine Verbrechen vergeben. Abel erwiderte: Hast du mich getötet oder habe ich dich getötet? Ich erinnere mich nicht mehr. Wir sind hier zusammen wie früher. NDR Kultur. Im Kulturforum hörten Sie Die neuen Nomaden, ein Feature von Ute Mings über die Lebenslinien einer mobilen Gesellschaft. In der Aufnahme des Bayerischen Rundfunks sprachen Franziska Ball, Sabine Castius, Thomas Leubel, Peter Weiß und die Autorin Ute Mings. Regie Antonio Pellegrino.